Bitte Applaus für unseren Star Horst Boscher. Warte, für die Oma können Sie bei der Toilettenfrau haben. Unsere Geschäftsführer singen. Halleluja!